Die neue Bundesregierung macht sich offenbar auf den Weg, um Neuland besser zu erforschen. In der GroKo soll das Netz und die digitale Agenda eine größere Rolle spielen. Viele Namen und Institutionen geistern darum, die alle irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Die schauen wir uns jetzt mal an mit Martina Schulte, Webbeschauerin heute. Guten Morgen. Morgen, Paulus. Gestern gab es Jubel in der Twitter-Timeline, als klar wurde, dass es im Bundestag einen neuen Hauptausschuss geben soll, und zwar einen für Internet und digitale Agenda. Was soll der machen? Also die fehlenden Kompetenzen des Bundestages in Netzfragen sind ja oft kritisiert worden. Und Netzaktivisten und Netzpolitiker aller Parteien haben ja immer wieder gefordert, wir brauchen so einen Ausschuss, der den Bundestag da mal ein bisschen berät und die Gesetze mal an die Bedingungen der digitalen Gesellschaft anpasst. Dementsprechend groß war eben die Freude auch bei allen netzaffinen Politikern, die ihren Kollegen damit seit langem schon in den Ohren gelegen haben. Die CSU-Netzpolitikerin und künftige digitale Staatssekretärin Dorothee Bär twitterte: Yes, wir bekommen einen Internetausschuss. Steht da Tropfen, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und ja, und ihr Kollege, der SPD-Netzpolitiker Lars Klingbeil, twitterte auch ebenfalls hocherfreut: Danke an alle, die engagiert waren. Ausschuss Internet und digitale Agenda im Bundestag kommt. Auch die Konkurrenz war voll des Lobes. Der FDP-Netzpolitiker Jimmy Schulz twitterte seine Anerkennung raus. Er schrieb hier an Klingbeil und Doro Bär gerichtet: Ich sehe das jetzt mal als Chance, macht was draus. Wahre Worte, würde ich sagen. Wir werden hier nämlich schon sehr genau beobachten, ob der Ausschuss nur ein Feigenblatt ist oder ob der dann wirklich gute Arbeit leistet. Ne? Dann schauen wir mal auf die Personen, die was draus machen sollen. Wer sich in der Großen Koalition mit dem Thema Netz beschäftigen soll. Da müssen wir zunächst Dobrindt nennen. Über den hat man sich schon sehr, sehr viel aufgeregt im Netz. Ne? Ist ja ein CSU-Minister, der durchaus für Kontroversen gesorgt hat, immer wieder. Genau. Und der soll jetzt das Internet auch mit dabei haben. Wie sieht das aus? Ja, also es wird zumindest auf seiner Visitenkarte wird das Wort Internet draufstehen. Aber ob er dann so wahnsinnig viel dazu zu sagen hat, ist eine andere Frage. Denn auf Twitter hat Brigitte Zypris von der SPD, die ja künftig Staatssekretärin in Sigmar Gabriels Wirtschaftsministerium ist, Dobrindt gleich mal öffentlich darauf hingewiesen, wer in der Großen Koalition künftig wirklich die Hose anhat bei Internet-Themen. Sie verlinkte nämlich einen Kommentar der FAZ auf Twitter. Und also so eine Art Lektüreempfehlung. Und da stand also: FAZ, Dobrindt soll den Breitbandausbau voranbringen. Alles andere bleibt beim Bundeswirtschaftsministerium und beim Innenministerium. Das heißt, ist so ihre Vorstellung. Das heißt, derjenige, der den wunderbaren Titel mit Titel Internetminister sozusagen dabei stehen hat, der soll sich dann wirklich nur um die eine Sache kümmern. Und wofür noch nicht mal Geld da ist, ne, sondern ja. Er soll das mal so ideell vorbereiten sozusagen. Ja, also ein Internetministerchen. Genau, könnte man sagen. Und Zeit Online schreibt hier eben auch dementsprechend: Deutschland habe künftig nicht einen Internetminister, sondern viele. Und Alexandra Dobrindt dürfe unter all diesen Personen, die da mitmischen, kaum der wichtigste sein, selbst wenn er mit dem Breitbandausbau für ein wichtiges Thema zuständig sein wird. Also wichtiger dann wohl die Wirtschaft und Gabriel und wo eben Brigitte Zypris auch im Haus ist als Staatssekretärin? Ja, genau. Also das Wirtschaftsministerium unter Überminister Sigmar Gabriel wird in Netzsachen wohl ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Der Netzökonom Holger Schmidt überschreibt seinen Blogpost dementsprechend auch mit der Überschrift: Warum der wahre Internetminister Sigmar Gabriel heißt. Und er sagt, dass eben Gabriel und seine Staatssekretärin Zypris die eigentliche Netzkompetenz beanspruchen werden, was Telepolis ähnlich sieht und problematisch findet, weil, schreiben Sie hier, die ehemalige Justizministerin Zypris mit Internetvertrautheit nicht sonderlich geglänzt habe und die informationelle Selbstbestimmung auch nicht wirklich verteidigt habe. Zeit Online kommt zu dem Schluss, Gabriel habe sich als eigentlicher Internet-Superminister in Stellung gebracht, weil er eben auch für die Umsetzung der digitalen Agenda zuständig ist. Das heißt, er wird sich mit Frau Zypris zusammen um die ganz großen Themen wie Netzneutralität zum Beispiel kümmern. Und Spiegel Online wittert da gleich eine erste Kompetenzfehde in der Großen Koalition und titelt hier: Zoff ums Digitale. Gabriel drosselt Internetminister Dobrindt. Und ja, ich kann dir sagen, es wird aber jetzt leider alles noch viel komplizierter, weil es sind eben nicht nur diese beiden Ministerien, die sich in der Großen Koalition mit dem Internet beschäftigen werden. Also Dobrindt, Verkehrsministerium und ein bisschen Internet dazu, Netzausbau und so weiter. Gabriel im Wirtschaftsministerium, wer kommt da noch dazu? Ja, Zeit Online schreibt, neben dem Verkehrsministerium dürfte sich das Innenministerium auch natürlich in die Netzpolitik einklinken, wenn es jetzt zum Beispiel um Fragen wie Sicherheit oder auch zum Beispiel um Vorratsdatenspeicherung geht oder um E-Government. Und der Datenschutz, der ist dem Justizministerium von Heiko Maas zugeordnet und Fragen des Urheberrechts, die wird die neue Kulturstaatsministerin Monika Grütters für sich reklamieren. Deswegen twittert Mike Grindelmeier von Spiegel Online hier auch, kriegt eigentlich jeder in der GroKo, der einen Twitter-Account hat, ein Stück vom Digitalressort ab, so Schwarmintelligenz. Also da herrscht eine regelrechte Verwirrung in GroKo Neuland. Viele Personen, zum Teil unklare Kompetenzen. Sogar die eigenen Leute scheinen verwirrt zu sein. Der SPD-Netzpolitiker Lars Klingbeil wird bei Spiegel Online mit folgenden Worten zitiert. Ich freue mich, dass das Digitale in den Ressorts so stark berücksichtigt wurde. Wie die Zusammenarbeit koordiniert wird und wer dann wofür verantwortlich ist, ist mir leider noch völlig unklar. Ist natürlich auch schwierig, weil das Digitale einfach mit unserem Leben auf allen Bereichen verwoben ist. Und dann kann man das schwer auseinanderhalten. Wie löst man so ein Wirrwarr dann auf? Ja, das ist die große Frage. Also Zeit Online schreibt hier erstmal, die unklare Verteilung dieses Zukunftsthemas stehe auf jeden Fall im Widerspruch zu der Bedeutung, die die Digitalisierung für alle möglichen Bereiche, etwa auch für die Wirtschaftsförderung habe. Und damit ist ja auch nicht genug der Probleme. Es gibt ja auch noch, dürfen wir nicht vergessen, ganz zum Schluss noch diese kleine umstrittene Personalie Andrea Vosshoff. Die soll Peter Schaar als Datenschutzbeauftragte nachfolgen und auch da gab es einen Aufschrei bei Twitter, als die Personalie bekannt wurde. Ja, ja, diese Entscheidung wurde halt mit riesiger Kritik aufgenommen. Sascha Lobo schreibt zum Beispiel in seiner Netzkolumne bei Spiegel Online, der bisherige Datenschützer Peter Schaar habe als unabhängiges Korrektiv gewirkt in der Merkel-Welt, aber klinge unabhängiges Korrektiv zu stark nach von Merkel unabhängig und nach Korrektiv von Merkels Politik. Deshalb werde mit Andrea Vosshoff jemand Datenschützerin, deren Positionen sich von Merkels kaum unterscheiden und die mit Datenschutz etwas weniger als nichts zu tun haben. Und Telepolis schreibt, Vosshoff habe sich mit Netzsperren und Vorratsdatenspeicherung, habe sich für diese Themen stark gemacht und das sei nach dem NSA-Skandal und beim Online insgesamt desaströsen Zustand der Privatsphäre ein Signal in die falsche Richtung. Vosshoff habe sich zudem bisher nicht mit Internetkenntnissen hervorgetan. Sie sei dort praktisch nicht aktiv. Rufe man ihre Webseite auf, dann finde sich dort nur Leere. Und die fragen hier, ob das wohl das Sinnbild der digitalen Agenda von Schwarz-Rot sei. Martina Schulte, vielen Dank für die Webschau. Alle Links dazu natürlich auf derradiowissen.de.